Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu Grüße aus Deutschland. Hallo, Sie hören heute... Die Gedanken sind frei. Das ist der Titel eines bekannten Liedes. Sie dürfen dieses Lied heute mit Adi zusammen singen. Das heißt, Anna und ich wollen es heute mit Ihnen zusammen singen. Nee, du, das kannst du vergessen. Ich kann nicht singen. Ach komm, das Lied ist nicht schwierig. Da-dam, dam, da-da-dam, dam, da-dam, dam, dam. Gut kannst du das. Das ist ein Lied aus dem 18. Jahrhundert. Schon ganz schön alt. Achim von Arnim und Clemens Brentano haben es in ihre Liedersammlung Des Knaben Wunderhorn aufgenommen. Des Knaben Wunderhorn. Das bedeutet so ungefähr, also, Horn ist ein Blasinstrument mit magischen Kräften, das einem Jungen gehört. Ach ja? Ja, klar. Und das war ein Buch mit Volksliedern. Es erschien zwischen 1806 und 1808 zur Zeit der Romantik. Das Lied »Die Gedanken sind frei« hat man bis heute nicht vergessen. Zum Beispiel hat Sophie Scholl in Briefen an ihre Freunde über dieses Lied geschrieben. Sophie Scholl war eine Studentin, die zur Zeit des Nationalsozialismus in München lebte. Sie war in der Gruppe »Die Weiße Rose«. Diese Gruppe wollte etwas gegen den Nationalsozialismus tun. Sie hat heimlich Texte gegen Hitler geschrieben und verteilt. Man hat das Lied auch bei den sogenannten Montagsdemonstrationen gesungen. Jeden Montag haben Bürger in der DDR, im damals sozialistischen Ostdeutschland, demonstriert. Sie wollten unter anderem das Recht auf Meinungsfreiheit, also dass man denken und glauben darf, was man will. Das Recht auf Meinungsfreiheit. Das gab es in der Vergangenheit oft nicht. Ich denke aber, auch heute gibt es noch Gründe, dieses Lied zu singen. Genau, wir singen es gleich. Ich meine, den Text zu kennen. Der Text ist voller Symbole. Er sagt vieles nicht direkt. Klar, das Lied ist schon alt. Da musste man die Dinge in Bildern indirekt ausdrücken. Der Text geht so. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Etwas erraten. Vielleicht kennen Sie raten. Fügt man R hinzu, dann wird daraus erraten. Das heißt etwas herausfinden. Etwas erraten. Errät, erriet, hat erraten. Sie fliehen vorbei. Heute würde man sagen, sie laufen vorbei. Wie nächtliche Schatten. Also wie Schatten in der Nacht. Kein Mensch kann sie wissen. Kein Jäger erschießen. Ein Jäger ist jemand, der Tiere jagt und sie tötet. Er erschießt die Tiere, also er tötet die Tiere mit einem Gewehr. Erschießen, erschoss, hat erschossen. Es bleibet dabei, also es bleibt dabei, es ändert sich nicht. Es bleibet dabei, die Gedanken sind frei. Mit dem Lied will man also sagen, niemand, keine Regierung, keine Institution der Welt darf einem sagen, was man denken soll. Es gibt ein Recht auf Meinungsfreiheit. Sprechen Sie nun bitte nochmal Satz für Satz nach, damit Sie auch gut mitsingen können. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei. Wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen. Kein Jäger erschießen. Es bleibet dabei. Die Gedanken sind frei. So, und jetzt singen wir das Lied mal zusammen. Oh je, singen! Aber nur im Chor. Einen Moment bitte, Adi. Was ist denn hier los? Was sollen die hier? Singen! Ah, ein ganzer Frauenchor. Okay, sind Sie bereit, liebe Hörerinnen und Hörer? Seid ihr auch bereit, Mädels? Ja. Ich singe es einmal vor und dann singen wir alle zusammen, okay? Okay. Ja, ja. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibet dabei, die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibet dabei, die Gedanken sind frei. Boah, geschafft. Was hast du denn? Du kannst doch singen. Naja. Bei Wörtern wie erraten können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gut die Wortbildung im Deutschen sehen. Sie können sehen, wie Wörter gemacht werden. Mit der Vorsilbe R zum Beispiel gibt es viele wichtige Verben. Also zum Beispiel etwas finden und etwas erfinden, also etwas Neues entwickeln. Fallen Ihnen noch andere Verben mit R ein? Zum Beispiel jemanden erkennen. Kennen, erkennen. Ich erkenne dich. Du bist Adi. Ja, stimmt. Ein anderes Beispiel. Etwas erklären. Klären, erklären. Erklär mir bitte, warum du nicht allein singen wolltest? Ganz einfach. Weil ich unsere Hörer nicht erschrecken wollte. Jemanden erschrecken. Schließlich sollen sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Ich verstehe. Aber wir machen jetzt noch etwas ganz Schreckliches. Die Wiederholung? Die Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit. Das Recht auf Meinungsfreiheit. Das Recht auf Meinungsfreiheit. Wer kann sie erraten? Wer kann sie erraten? Kein Jäger kann sie erschießen. Kein Jäger kann sie erschießen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Du, Anna, was denkst du gerade? Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Lass mich raten. Du denkst, was ist das für ein netter Mann hier neben mir? Stimmt's? Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger. Jetzt sag schon, Anna. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Lu. Grüße aus Deutschland. Eine Produktion des Goethe-Instituts. Buch Marion Hollerung. Ton Ralf Schreier. Regie Edelgard Stadler. Produziert in den Studios des Goethe-Instituts München.